is at work or back in the place. Everybody clap. Some years ago, we had this music and we loved it, so it had beat, clap, good old rap. Oh, yeah. Everything you need in one big pack. And now, as these days are over, we gonna bring that happy music back to you. Freitagnacht, hier ist die Transnation meets Contour Tour. Hier ist der Go-Pack. Seid ihr bereit für Frankie Tunes aka Star Splash? Zu zeigen, wie geil hier gefeiert wird. Seid ihr bereit? Friends should be together. Together. Even if apart. If apart. If apart. The sky is full of color. To fill the lonely heart. To fill the lonely heart. A journey through the universe. Floating endlessly. Within Star Splash, we create your memory. We create your memory. Thank you. euch mal ganz kurz zeigen, wie laut wir hier feiern können, dass die Leute im Radio sich einen Begriff darüber machen, was für eine geile Stimmung hier ist. Wir heben alle die Arme nach oben, alle zusammen. Wenn ich anfange zu klatschen, dann klatscht der ganze Laden mit. Draußen vor den Radiogeräten sind, sichert euch die letzten Plätze. Hier im Go-Park in Herford ist jetzt schon saumäßig die Hölle los. Die Stimmung ist der Oberhammer. Am zweiten Weihnachtstag wird hier gefeiert. Transnation meets Condor Records. Heute Nacht das Treffen der Giganten. Und natürlich an dieser Stelle viele Grüße an alle Hörer in den hohen Norden, die heute Abend die Stadtmeisterschaft vom VfR und Münster feiern. Alle Hände sind oben. Station Nummer 1 seit Herford. It's just a test. Don't panic. Das hat ja höchstes Kreisliga-Niveau. Nochmal Champions League, alle zusammen! Motorola Mix Mission. Sunshine Live, Motorola Mix Mission. Es ist wieder Zeit für all die Hände, Gruppe. Das sieht schon so geil aus, aber wenn ich sage alle Hände, dann meine ich alle Hände. Put your hands up, baby. Drop it. Ich zähle bis drei und ihr schreit so laut, wie es geht. Eins, zwei, drei. Heute Abend auch für die Feierschweine Nummer 1 wieder 10 Starsplash-T-Shirts dabei. Wer so ein T-Shirt haben will, hebt jetzt die Hände nach oben, von rechts nach links und alle zusammen! Der muss bei drei so laut schreien, dass hier die Decke wackelt. Gleich will ich alle singen hören, Gopak. Alle zusammen. Und ich kann den Leuten draußen am Radio schon mal sagen, zieht euch eure Jacke nicht mehr an, kommt nicht mehr in den Gopak, hier passt kein Schwein mehr rein. Was ist das geil voll hier? Alle zusammen! Das nächste T-Shirt. Face! go insane. Ganz einfach, Gopak. Forget the world. Wir machen die Musik genauso leise, so leise, wie ihr hier feiert. Ihr hört Sunshine Live mit der Motorola Mix Mission aus dem Go-Park in Herford. Und eins wollte ich euch noch unbedingt erzählen. Also es lohnt sich nicht nur wegen dem geilen Sound, sondern hier sind jetzt echt extra scharfe Go-Go-Tänzer am Abturnen direkt vor Mr. Starsplash himself. Und meinem Techniker, dem Tobi, dem läuft hier schon die Samba runter. Ich muss ihn echt hier an der Technik festbinden, damit er auch da bleibt und damit ihr auch den Sound, sofern ihr nicht in den Go-Park nach Herford kommen könnt, damit ihr den Sound auch noch bis um 5 drauf bekommt. Und ihr hört, ich lasse euch jetzt wirklich alleine mit Starsplash aus dem Go-Park in Herford bei der Motorola Mix Mission auf Sunshine Live. When I need it, Meets Transnation heute Nacht im Go-Park. Wie sieht's aus? Geht's euch gut? Heute Abend live bei Sunshine Live im Radio. Könnt ihr mal ein bisschen schreien? We'll be right back. just go straight on and on. Mix Mission. Sunshine Live, Motorola Mix Mission. We'll be right back. Maria. Am 16. Januar ist es soweit. Scooter und Starsplash auf Deutschland Tour! Und wir schauen auch in Bielefeld vorbei. Vom 16. Januar bis 23. Februar, deutschlandweit! Und alle Leute, die Bock drauf haben, heben jetzt die Hände nach oben. Und alle Leute, die Bock drauf haben, sind jetzt am Schreien! Platte habe ich extra für alle Mädels eingepackt heute Nacht. So Mädels, lasst euch mal hören und zeigt eure Hände. There is no way out, no hope, but the scorpion is coming. He will get you and infect you with his sound. Follow him into the place full of pleasure. Escape from the misery and step into the park, alle zusammen! ist hier eindeutig zu leise, GoPark. Alle zusammen! Step to the ship now! What we say! Trigger, trigger! Die Stelle, an der die Hände nach oben müssen. Wir machen die Musik gleich ein bisschen leiser. Ich will alle zusammen singen. Go Park, wo seid ihr? Ihr könnt jetzt mal zeigen, wie es sich anhört und wie es aussieht, wenn der GoPark ausrastet! Ist euch warm? Braucht ihr eine Dusche? Braucht ihr vielleicht eine Bassdusche? Musik ist ab sofort genauso leise, so leise wie ihr hier feiert. Deutschland live, wir sind unter euch. Gopak muss sein hier. In the place, rock, rock the bass. Nothing but love. just a minute. Now, there's a certain kind of fella that I want to talk to this evening. I want to talk to all these little dick-ass motherfuckers running around here who think they got a big dick. Now, if you think you got a big dick and you can tear a piece of pussy up... Oh my goodness, I ain't going to hold us here so leise is! Blaster! Live Motorola Mix Mission. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Zu leise, GoPark! I just can't get enough. Like a sex machine. Und die Hände, alle Hände! T-shirts up. Ich habe überhaupt nichts gehört. Wer will die letzten T-Shirts? Dann strengt euch mal ein bisschen an jetzt. It's getting insane, I know. Try to believe you. Try to believe you. We'll be right back. getting insane, I know. Seid ihr noch da? Transmission. Ich sehe keine Hände und im Radio kann man euch auch nicht mehr hören. Immer wenn die Musik so leise ist, ist das nur ein Zeichen, dass ihr mehr Gas geben müsst, GoPark. Condor Records meets Transnation heute. Live on air bei Sunshine Live. Lasst euch mal hören! Die letzten Star Slash T-Shirts jetzt heute, ne? Alle Hände im Go-Park nach oben! Wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Put your hands up, baby, go! Desire. ist es soweit. Desire. Master Blaster ist am Start. Aber vorher, in den letzten 7 Minuten, noch einmal alle Hände für geile Atmosphäre in Go-Park. Alle. Auf die Bühne da ganz hinten, Go-Park, wo ist die Stimme? Für die geilste Atmosphäre heute Nacht einmal noch alle Hände, alle. Wenn ihr habt, Feuerzeuge anzünden, alle Feuerzeuge. Viel mehr Feuerzeuge, dann sieht das geil aus. Könnt ihr einmal schreien, alle? Seid ihr bereit für Master Blaster? Heute bei Sunshine Live. Hier ist meine letzte, bevor es losgeht. Mike DeVille ist am Start. Jetzt gleich. Master Blaster! Aber ich möchte vorher noch gerne 400 Kondo-Records-CDs verschenken. Und die letzten T-Shirts. Alle Hände!